Ganz genau, 8:08 ist es, 8:38 Uhr. Sie hören Deutschlandradio Kultur. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Das ist ein Schlagwort, das uns seit mindestens 20 Jahren begleitet. Seit 4 Jahren gibt es Hartz IV und wer da als Empfänger von staatlichen Hilfen gelandet ist, der lebt in Deutschland dritter Klasse. Beispiel Ruhrgebiet. 1999 versorgte die Wattenscheider Tafel rund 300 Menschen. In diesem Jahr sind es an die 8000. Menschen in prekären Lebensverhältnissen, ganz unten in der Gesellschaft, in der Unterschicht. Genau so nennen es die Autoren des Buchs Deutschland dritter Klasse, Leben in der Unterschicht. Julia Friedrichs ist eine der drei Journalistinnen, die mehrere Jahre lang Menschen begleitet haben. Sie begrüße ich jetzt in der Ortszeit. Schönen guten Morgen, Frau Friedrichs. Guten Morgen. Welche Schicksale haben Sie besonders berührt? Also ich war ja gemeinsam mit meinen Kollegen 4 Jahre unterwegs und habe ganz, ganz viele Leute getroffen und ich finde es schwierig, da zu sagen, ich bringe da eine Rangliste rein. Was mir sehr, sehr nahe gegangen ist, ist die Geschichte eines Mannes, der studiert hat, der eine gute Ausbildung hat, der lange gearbeitet hat, 24 Jahre als Vorstandsassistent und dessen Unternehmen dann pleite gegangen ist vor 5 Jahren. Der dann schnell in Hartz IV rutschte und der jetzt insgesamt 560 vergebliche Bewerbungen geschrieben hat seitdem. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ich kenne ihn jetzt seit 4 Jahren, frage ich irgendwie, und hat's geklappt? Und er muss jedes Mal sagen, nein. Und ich merke halt, wie er all das, was er sich aufgebaut hat, wie das Stück für Stück wegbröckelt. Also die Versicherung ist abgeschmolzen, das Auto ist verkauft und so weiter. Ich glaube, das geht mir sehr, sehr nahe, weil man denkt, okay, das könnte man irgendwann auf jeden Fall selber sein. Das heißt, es gibt keinen Schutz. Er sagt, ich war sichere Mittelschicht, ich bin jetzt neu in der Unterschicht. Ist das, was Sie herausgefunden haben, dass auch immer mehr Menschen aus der Mittelschicht immer schneller in diese prekären Verhältnisse geraten? Ja klar, das ist das Neue durch Hartz IV. Also es dauert halt ein Jahr und dann ist man da. Also so muss man es halt einfach sagen. Dann hat man sich noch was aufgebaut. Das war bei ihm so, das wird bei vielen anderen auch so sein. Und das schmilzt man dann Stück für Stück ab. Er hatte zum Beispiel Kunstwerke, die er dann verkauft hat. Also das ist es ist neu. Das sind quasi die Zugänge in der Unterschicht. Das heißt, wir hatten den Eindruck, die Gruppe wird größer. Und wir hatten den Eindruck, wenn man einmal drin ist, dann stabilisiert sich das. Also dann ist das eine Gruppe, die abgehängt ist in vielem. Und das macht das Zurückkommen wieder so schwer. Wir haben Menschen getroffen, die sehr, sehr isoliert waren, deren Kontakte zum Rest der Gesellschaft immer weniger wurden, weil inzwischen in Deutschland ganz unten so eine Art Parallelwelt entstanden ist mit eigenen Läden. Sie haben schon die Tafel erwähnt. Es gibt soziale Warenhäuser, wo Sie alles bekommen können. Die wachsen total. Es gibt Schulen, wo fast nur noch kinderarme Eltern sind. Das war in Wattenscheid die Förderschule, das hieß früher Sonderschule. Das ist eigentlich eine Schule für Kinder mit Lernbehinderung. De facto sind da fast nur arme Kinder. Da sind Kinder, weil ihre Eltern arm sind und zu Hause so viele Probleme sind. Die kommen dann dahin. Die kommen da so gut wie nicht mehr runter. 2% nur schaffen es da wieder runterzukommen. Und das heißt, es entstehen auch wirklich eigene Schulen für die Armen. Sie sprechen davon, dass das alles abgeschottet ist. Und interessant ist ja eine Parallele innerhalb dessen, was Sie berichtet haben, im letzten Jahr einen Bestseller veröffentlicht. Gestatten Elite auf den Spuren der Mächtigen von morgen. Das ist das obere Ende der Gesellschaft. Gibt es eigentlich Ähnlichkeiten zwischen Unter- und Oberschicht? Ja, die gibt es. Und zwar mehr, als ich gedacht hatte. Und zwar ist es vor allem eben diese Abgeschottetheit, von der ich gerade gesprochen habe. Auch ganz oben ist eine Gruppe entstanden im Land, die mit dem Rest wenig zu tun hat. Auch da gibt es eigene Schulen, wo der Lebensweg schon sehr vorgezeichnet ist. Also eben, wo klar ist, wenn du auf diese Schule gehst, wirst du zu einem ganz großen Prozentsatz nach ganz oben kommen. Es gibt Lebensläufe, die komplett in dieser Oberschicht stattfinden von klein auf. Und genauso gibt es Kinder, die werden ganz unten geboren und die kommen da nie wieder raus. Das heißt, also für mich ist da in den letzten Jahren so dieses Auseinanderklaffen, von dem man immer erzählt und von dem ich natürlich auch viel gehört hatte, zum ersten Mal so richtig plastisch begreifbar geworden, dass ich gedacht habe, das ist tatsächlich so. Das sind ganz, ganz eigene Welten. Und da hat es auch nicht mehr so viel zu tun damit, wie viel der Einzelne jetzt leistet. Wir haben ganz unten Leute getroffen, die sich unheimlich angestrengt haben. Ich habe ganz oben Leute getroffen, die sich angestrengt haben. Genauso haben wir an beiden Enden Leute getroffen, die eher sich ein bequemes Leben gemacht haben. Das heißt, eher sowas wie, dass die eigene Leistung auch immer in bestimmten Status sich niederschlägt. Daran glaube ich halt seitdem nicht mehr. Es gibt ja den Spruch, den wir alle kennen, man muss nur wollen und jeder ist seines Glückes Schmied. Trifft das auf viele Menschen, vor allen Dingen in der Unterschicht, in der sie unterwegs waren, so nicht zu? Kann man sich abstrampeln und trotzdem bleibt man unten? Also wir haben definitiv Leute getroffen, die sich total abstrampeln. Das betrifft vor allem diejenigen, die im sogenannten Niedriglohnsektor arbeiten. Das heißt, die von ihrer Arbeit nicht leben können, aber trotzdem arbeiten. Das sind immer mehr in Deutschland. Es werden jetzt auch noch mal mehr werden durch die Wirtschaftskrise. Das waren zuletzt 6 Millionen Leute, die arbeiten. Zum Beispiel haben wir eine Frau getroffen, die trägt Menüs aus. Die ist Menübotin, also bringt Essen auf Rädern für 43 Cent pro Menü. Die kommt am Ende, egal wie schnell sie fährt, egal wie schnell sie da die Treppen hochrennt, wir sind da kaum mitgekommen, die kommt am Ende auf 3, 4, wenn es ganz gut läuft, mal 5 Euro die Stunde. Das heißt, da kann man nicht mehr sagen, man muss nur wollen. Die will, die macht einen Job, den ich zum Beispiel nicht machen würde für so wenig Geld. Und trotzdem kommt sie da nicht raus. Julia Friedrichs, Autorin des Buchs Deutschland dritter Klasse, Leben in der Unterschicht. Ich danke Ihnen fürs Gespräch in Deutschland Radio Kultur. Ja, gerne. 8:44 Uhr ist es damit, 16 Minuten noch bis 9 Uhr.